Gedanke. Bedeutung des Lichten. Was ist eine Wirkung ohne ihre Nachwirkung für uns wert? Warum beachten wir diese nicht einfach als das wesentliche Gut? So kommen wir doch in jene begrüßenswerte Verfassung, den Genuss des Gegebenen zu verlangsamen. Das stellt uns zufrieden und macht uns froh. Zu viel des Guten ist ungesund, wie wir gemeinhin wissen. Aber auch ein zu hastig durchgeführter Lebenswandel würde zu nichts Geeignetem führen können. Woran lässt sich aber nun diese eigentliche Hast von uns Menschen festmachen? Würde das nicht die Gier nach dem bloßen Mehr sein, was dazu vorderst zu benennen sein wird? Wie sollen wir da bis zur Tiefe des Gegebenen vordringen können, wenn wir stets alleine nur auf der Suche nach einem Hype sind? Was wird uns zu einer gewollten Ordnung, einer Ordentlichkeit von uns selbst zurückführen können, wenn nicht diese Aufgabe das mit sich gebracht hat?